Das Naturverständnis überdenken. Und das beginnt bei unserem Verständnis von Natur, das zwischen Überhöhung und Ignoranz oszilliert. Wir sind geprägt von den prächtigen Bildern satter Tropen und beeindruckender Savannen, wie sie uns etwa Bernhard Grzimek oder David Attenborough vor Augen geführt haben. Ihre Verdienste stehen außer Frage. Sie haben viel Aufklärungsarbeit geleistet. Aber war es nicht überwiegend ein Natur-pur-Erlebnis, das sie in unsere Wohnzimmer geschickt haben? Meist ohne Menschen, ohne direkten Bezug zu unserem Leben und ohne zu zeigen, wie eng das Verhältnis von Mensch und Natur ist und wie sehr wir auf sie angewiesen sind. Es waren Bilder aus fernen Welten, atemberaubend, gewiss, aber zugleich distanziert und ein wenig surreal. Eindrücke aus Gegenden zumal, die uns eigentlich nicht betreffen und daher auch nicht betroffen machen. Gerne ist dann von den Wundern der Natur die Rede. Auch Naturfotos und Gemälde heben häufig die Schönheit und scheinbare Vollkommenheit der Natur hervor. Nicht selten weich gezeichnet und in sanftes Licht getaucht. Und wer kennt nicht den Sonnenuntergang hinter Palmen und Meer oder den stürzenden Wasserfall als Klassiker in den Urlaubsprospekten? Die Natur steht mithin für Ästhetik, Mystik und vielleicht noch Transzendenz auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wird sie gewissermaßen als Ding, als Sache, Ressource, als beliebig nutz- und manipulierbar betrachtet. Salat, der aus dem Supermarkt kommt, Rosen vom Blumenstand und Wasser aus dem Hahn. Auch hier herrscht Distanz, nur auf andere, pragmatische und desinteressierte Weise, untermauert mit einem Bild des Menschen, das ihn über alle anderen Lebewesen erhebt. Stammbäume des Lebens zum Beispiel stellten im 19. und frühen 20. Jahrhundert, so beim Mediziner und Zoologen Ernst Haeckel, den Menschen gerne als Endpunkt und Krone der Schöpfung dar. Sie berufen sich dabei indirekt auf Aristoteles und seine Scala Naturae, die Stufenleiter der Natur.